für die Neger noch Kohlenstaub, so kam er von der Arbeit nach Haus. Müde und von all dem Lärm fast taub, und so ging es Tag ein, Tag aus. Unten im Berg, da war immer Nacht, und er brachte auch die Kohlen raus. Doch wenn man fragte, warum er's macht, sah stolz und auch glücklich aus. Und er sprach: Schwarzes Gold ist das Herz der Nacht, und solange es schlägt, wird die Welt sich drehen, wird es weitergehen. Schwarzes Gold ist wie ein Edelstein, der im Dunkel liegt, doch wie Feuer glüht und die Menschenwelt. Mit seinem Mädchen, da lebte er in dem Ramos dort im Revier. Frühmorgens ging er und kam erst spät, doch die Nächte gehörten nur ihr. Manchmal da war ihre Sehnsucht groß und sie hasste den Altersdruck. Wenn sie dann weinte, dann sprach er bloß: Wir sind Kinder vom toten Gott. Ich und du, schwarzes Gold ist das Herz der Nacht. Und solange es schlägt, wird die Welt sich drehen, wird es weitergehen. Schwarzes Gold ist wie ein Edelstein, der im Dunkel liegt, doch wie Feuer glüht und die Menschen hört. Schwarzes Gold, tief im Berg versteckt, und wer nachgesucht hat, dich oft verflucht, denn der Preis ist hoch. Schwarzes Gold, Millionen Jahre alt, ist so kalt wie Eis, doch es brennt so heiß wie der Sonne. Und jeden Morgen, da zog er los in die endlose Nacht und der Tag. Sie hat gewusst, die Gefahr ist groß, auch wenn er mit ihr nie davon sprach. Und eines Tages stand die Zeche still und er kam nicht mehr zu ihr heim. Sie sagte sich, dass es Gott so will, und nur heimlich hat sie geweint und gedacht: Schwarzes Gold ist das Herz der Nacht, und solange es schlägt, wird die Welt sich drehen, wird es weitergehen. Schwarzes Gold ist wie ein Edelstein, der im Dunkel liegt, doch wie Feuer glüht und die Menschen wärmt. Schwarzes Gold, tief im Berg versteckt, und wer nach dir sucht, hat dich oft verflucht, denn der Preis ist hoch. Schwarzes Gold, Millionen Jahre alt, ist so kalt wie Eis, doch es brennt so heiß wie der Sonnenschein. Schwarzes Gold, Millionen Jahre alt, ist so kalt wie Eis, doch es brennt so heiß wie der Sonnenschein.